Es ist zwar nur ein Buchstabe, doch der hat es in sich. Das A statt das I. Was dieses A im Wort am an sich hat, erfährst du in dieser Folge. Dadurch wird es dir gelingen, dein Unternehmen um das X-fache wertvoller zu machen. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Wenn ich dir als Unternehmer in nur einem Satz einen Tipp geben dürfte, dann diesen. Arbeite mehr am statt im Unternehmen. Dieser eine Satz ist buchstäblich Gold wert. Wenn du ihn wirklich verstehst, wirst du diese Botschaft auch in die Tat umsetzen wollen. Denn damit erschaffst du ein Unternehmen, das einen wirklichen Mehrwert schafft und ein Vermächtnis hinterlässt. Wenn du hingegen mehr im anstatt am Unternehmen arbeitest, schaffst du ein Unternehmen, das vielleicht heute erfolgreich ist, dir aber zu wenig Erfüllung gibt. Dein Ego wird zwar genährt, denn du wirst jeden Tag persönlich gebraucht, doch dein Erfolg ist nur oberflächlich und wenig nachhaltig. Denn ohne dich geht nichts. Wäre es nicht toll, wenn dein Unternehmen wie ein Schweizer Uhrwerk laufen würde? Und dies, obwohl du nicht jeden Tag physisch in deinem Unternehmen bist? Wenn deine innere Stimme nun sagt, das möchte ich, dann heißt es ab sofort, dein Unternehmen schlüsselfertig zu machen. Der Weg zum schlüsselfertigen Unternehmen dauert in der Regel mehrere Jahre, doch der Aufwand lohnt sich. Mit schlüsselfertig meine ich, dass beim Ausfall eines Mitarbeiters andere die Aufgaben schnellstmöglich und ohne viel Aufwand übernehmen können oder aber eine neue Person diese Aufgabe übernehmen kann. Die heikelste und wichtigste Rolle hierbei ist natürlich deine als Unternehmer. Nachfolgende Vorteile sollen dich motivieren, den Weg zum schlüsselfertigen Unternehmen zu gehen und dich motivieren, mehr am statt im Unternehmen zu arbeiten. Bei Krankheiten und Unfällen läuft dein Unternehmen schneller rund als andere. Du kannst entspannt in die Ferien gehen und nach deinen Ferien kannst du ebenso entspannt starten, weil vieles schon erledigt wurde. Deine Lebensqualität wird gesteigert. Mitarbeiter können ihr wahres Potenzial entfalten und sind motivierter, weil du ihnen Vertrauen schenkst. Dein Unternehmen zieht passende Mitarbeiter an, du hast weniger Akquiseaufwand. Dasselbe gilt auf Kundenseite. Mitbewerber werden aufhorchen und bemerken, dass dein Unternehmen nicht von dir abhängig ist. Dein Unternehmenswert wird gesteigert, was potenzielle Nachfolger anzieht. Meist können schlüsselfertige Unternehmen einen geeigneten Nachfolger auswählen, während andere froh sein dürfen, überhaupt das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Du hinterlässt ein Vermächtnis, aus dem die Allgemeinheit einen hohen Nutzen ziehen kann. Das liest sich wie ein Traum, ist es aber nicht. Auch wenn du momentan ein Kleinunternehmen oder gar ein Startup hast, kannst du schon heute wichtige Vorkehrungen treffen, um dein Unternehmen schlüsselfertig zu machen. Eine Ausnahme gibt es allerdings. Willst du die Schwelle von 5 bis 10 Mitarbeitern nicht überschreiten, wird dies nicht vollständig gelingen. Denn bei Kleinstunternehmen lohnt es sich finanziell schlichtweg nicht, zu 100% schlüsselfertig zu sein. Und warum? Weil du als Inhaber oder als Geschäftsleiter aus finanziellen Gründen nie über 50% der Aufgaben übernehmen kannst, welche am Unternehmen ansetzen. Es gibt jedoch einige wenige Ausnahmen. Die verschiedenen Aufgaben haben wir bereits in einem anderen Kapitel ausgeführt. Hier eine kurze Zusammenfassung. Es gibt F-, M- und U-Aufgaben, wobei F für Fachkraft steht. Das sind klassische Aufgaben, welche direkt dem Kunden dienen. Also Angebote und Abrechnungen erstellen, eine Maschine bedienen, die Teile fertigt und so weiter. Dann gibt es die M-Aufgaben. Dabei handelt es sich um Managementaufgaben. Das bedeutet also, dass die F- und M-Aufgaben im Unternehmen arbeiten bedeutet und die U-Aufgaben am Unternehmen arbeiten heißt. Anders ausgedrückt, F- und M-Aufgaben dienen dem Endkunden direkt und die U-Aufgaben haben nur indirekt den Endkunden im Visier. U-Aufgaben haben einen einzigen Kunden, deinen zukünftigen Nachfolger. Auch wenn es noch 20 Jahre oder länger dauert. Die U-Aufgaben haben nur ein Ziel, das Unternehmen mit Nutzen aufzuladen. Mit jedem Tag und jeder U-Aufgabe machst du dein Unternehmen wertvoller. Wir wollen jedoch nicht nur den finanziellen Aspekt betrachten. Denn theoretisch kannst du am Tag X dein Unternehmen auch verschenken. Der Punkt ist jedoch ein anderer, nämlich, dass ein solches Unternehmen hochattraktiv ist, und zwar für Mitarbeiter wie Kunden. Stell dir doch mal folgende Situation vor. Du führst einen potenziellen Nachfolger durch dein Unternehmen. Dein Nachfolger bemerkt dabei, dass deine Mitarbeiter viel besser als du selbst die F- und M-Aufgaben erledigen. Er merkt aber auch, dass deine Mitarbeiter hohen Respekt und Achtung vor dir haben. Zwischendurch lässt du einen Mitarbeiter die Frage beantworten, warum er hier arbeitet, und diese Antworten jeweils wie aus der Pistole geschossen mit der Vision, welche sie im Unternehmen leben. Dann öffnest du für deinen potenziellen Nachfolger sogar euer Unternehmenshandbuch. Darin ist jede einzelne Arbeitsstelle schriftlich festgehalten. Es gibt für jeden Arbeitsprozess Checklisten und Anleitungen. Du sagst deinem potenziellen Nachfolger, dass dies eure Bibel sei. Mit dieser gelingt es euch, Abwesenheiten oder Ausfälle schnell und einfach zu meistern. Und dann sagst du ihm noch sogar Folgendes. Wissen Sie, mich braucht es hier nicht mehr jeden Tag. Meine Leute können die F- und M-Aufgaben mittlerweile eh besser als ich ausführen. Aber ich nehme mir jeden Tag Zeit für die U-Aufgaben. Was kann ich tun, um noch mehr Nutzen zu stiften? Was können wir einfacher gestalten? Wo können wir neue Märkte erschließen? Welche Kooperationspartner passen zu uns? Und wie könnte ich die Vision bei meinen Leuten noch einfacher verankern? Was meinst du wohl, was dein potenzieller Nachfolger nun denkt? Ich zitiere dazu jemanden, der einen solchen unserer Kunden beobachtet hat. Er rief uns nachher an und sagte, «Herr Arecker, ich will mein Unternehmen auch so entwickeln. Der Unternehmenswert Ihres Kunden hat sich für mich vervielfacht.» Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.